was ein Gutes, was durch Nacht und Regen. Was scheust du dich vor, wo so hast und strauchelst auf den wilden Wegen? Geht auf der Wald sich tief und dich doch muss er endlich sich erschließen. Und freundlich wird dein fernes Licht und freundlich wird dein fernes Licht uns aus dem Dunkeltale grüßen. Helles Auge macht, er sieht.